47. Ich bin 47 Jahre alt und ich habe ja schon einige schon hinter mir und die sehen immer noch gut aus. Aber noch mehr Scheiße kann ich ja nicht mehr vertragen. Dann, man verarscht mich und sagt, fehlt nicht nur noch jetzt. Ich dachte, ich komme gar nicht, sonst wenn die alle eifersüchtig auf mich wären. Dann. Ich dachte, ich komme das haben hier. Ich kann ja alles haben, was ich will. Ich kann kochen, ich kann machen. Ich bin Mädchen, Frau, da, ich bin alles da. Was soll ich denn sonst noch alles sein? Jetzt? Will man mich jetzt hier verarschen, hier oder was? Was soll ich denn sonst noch alles noch sein? Jetzt? Ich bin ja nicht hier und werde es ja noch mehr und noch mehr. Ich bin auch nur ein Mädchen. Ja, ich bin auch nur ein Mädchen. Ich habe ja meine Qualitäten. Ich bin eine nette Frau da. Ich bin immer hübsch, ich bin immer gut und alles da. Ich kann kochen. Ich stehe nicht wach. Mal guter Tipp. Ja, ich bin auch gut in der Frau. Ich habe mir alles gefallen. Nee, sollst du ja nicht. Man soll nicht nur Leute fallen lassen, die schaden. Mein guter Tipp von mir. Jeden Montag um 18 Uhr findet am Alexanderplatz im Wolfersleben statt. Jeden Montag, komm mal rein, dann kannst du den Luft frei auflassen und du hast dann einen Rechtsanwalt, der dich kostenlos vertritt. Ich kann mich nicht weiter verfolgen. Ich bin immer noch da.